WDR 5. Neugier genügt. Hamburger. Was für Hamburger? Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger? Das ist dieser hawaiianische Burgerladen. Alle sagen, die haben ein paar leckere Burger. Ich selbst habe noch nie einen probiert. Wie sind die? Sie sind gut. Was dagegen, wenn ich mal deinen probiere? Mhm. Das ist ein leckerer Burger. Vincent, hattest du schon mal einen Big Kahuna Burger? Stopp. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Vermutlich nur, wenn Sie ein echter Quentin Tarantino-Fan sind oder zumindest einige seiner Filme gesehen haben. Denn die Fastfood-Kette Big Kahuna Burger, um die es in der gehörten Szene aus dem Film Pulp Fiction geht, taucht auch in anderen Tarantino-Filmen auf. In Four Rooms beispielsweise kann man einen Trinkbecher von Big Kahuna Burger sehen. In Death Proof spricht Hauptfigur Stuntman Mike ein Mädchen an, weil er sie schon mal auf einem Big Kahuna Burger Werbeplakat gesehen hat. Wait a minute. You got a billboard by Big Kahuna Burger, don't you? Yeah. Wegen dieser und anderer Hinweise vertreten viele Fans die Theorie, dass alle oder zumindest die meisten Filme von Quentin Tarantino in ein und demselben fiktiven Universum spielen. Da die meisten Verbindungen gut versteckt sind, nur kurz oder am Rande auftauchen, scheint es Tarantino nicht darum zu gehen, jeden in seine Welt mitzunehmen. Die Fans müssen schon genau danach suchen und werden fündig. Bleiben wir daher noch kurz bei Pulp Fiction. Der eben angesprochene Vincent und sein burgerliebender Partner Jules sind Handlanger des Unterweltbosses Marcellus Wallace. Sie haben den Auftrag, einen Koffer zurückzuholen. Vince heißt mit vollem Namen Vincent Vega. Damit ist er, laut gängiger Fantheorie, der Bruder von Vic Vega aus dem Film Reservoir Dogs. Vic Vega wartet draußen. Eine Sekunde. Sag ihm, er soll reinkommen. Hey, willkommen zu Hause, Vic. Hallo, Joe. Wie fühlt man sich in der Freiheit? Hat sich einiges geändert. Wer ist dein Bewährungshelfer? Simo Scagnetti. Und wie ist er so? Er ist ein verfluchtes Arschloch. Offensichtlich mag Vic Vega seinen Bewährungshelfer Simo Scagnetti nicht sonderlich. Fans vermuten, dass es sich bei dieser Figur aus dem Film Reservoir Dogs wiederum um den Bruder des Ermittlers Jack Scagnetti aus dem Film Natural Born Killers handelt, für den Tarantino das Drehbuch schrieb. Es heißt Scagnetti über Scagnetti. Gibt's in eurem Buchladen. Hol's dir. Ja, mal sehen. Das mach ich. Mallory Knox trifft Jack Scagnetti. Herauszufinden, ob verschiedene Filme eines Autors oder Regisseurs in ein und demselben Universum spielen, ist bei Fans sehr beliebt. Immer wieder suchen sie nach Beweisen, um ihre Theorie zu untermauern, und finden sie auch. Marco Frömter, Pressesprecher des deutschen Star-Wars-Fanclubs und Redakteur des dazugehörigen Fanmagazins, klärt darüber auf, wie der außerirdische E.T. und Star Wars zusammenhängen. Als beispielsweise bei Halloween in E.T. der Elliot mit seinen Geschwistern und dem E.T. zu Halloween gingen, lief auf einmal der Yoda, also ein verkleidetes Kind, über E.T.'s Weg. Und im Hintergrund spielte also dann auch die Star-Wars-Melodie in E.T. Und der E.T. ist dann regelrecht verrückt geworden, als er den Yoda gesehen hat und fing an, nach Hause, nach Hause, nach Hause. Also hat E.T. bereits 1982 den Yoda erkannt und hat das sofort mit zu Hause assoziiert. Homer, Homer, Homer, Homer, Homer. Interessant ist diese Verbindung vor allem, wenn man weiß, dass es sonst keine offensichtlichen Verbindungen der beiden Filme gibt. E.T. wurde 1982 von Steven Spielberg gedreht, die Star Wars-Episode, in der Yoda erstmals auftaucht, 1980 von George Lucas. Die beiden Regisseure werden sich sicherlich über den Weg gelaufen sein, aber Yoda und E.T.? Nun, die könnten sich bei gemeinsamer politischer Arbeit begegnet sein. Das wird in Star Wars klar, sagt Marco Frömter. In Episode 1 sieht man im Senat diese einzelnen Kanzeln herumfliegen. Jeder, der das Wort hatte bei der politischen Diskussion, flog mit dieser Kanzel hoch. Und ganz klar zu erkennen war in Episode 1, dass hier Vertreter des Senats ETs waren. Die Dass ETs im Senat einer Weltraumföderation sitzen, scheint sinnvoll. Schließlich sollen ja auch alle Spezies vertreten sein. Das heißt aber auch, dass wir sowohl mit ET als auch den Jedi-Rittern im selben Universum und vielleicht sogar in derselben Zeit leben. Wenn dem so wäre, dann müssten sich ja auch auf der Erde Spuren und Beweise für diese Theorie finden lassen. Und tatsächlich. Beispielsweise als der Indiana Jones in Raiders of the Lost Ark in diese eine Höhle kam, findet man an der Wand so Hieroglyphen. Und eine dieser Hieroglyphen war der C-3PO und der R2-D2 aus Star Wars. Ganz klar zu erkennen, wenn man heute die Blu-ray anschaut und macht das Standbild an, hat der Indiana Jones in dieser Hieroglyphentafel die beiden Droiden aus Star Wars gesehen. Indiana Jones Teil 2, Indiana Jones und der Tempel des Todes, sind die am Anfang ja in dieser Bar, als das zur Schießerei kommt und der Indiana Jones dann flüchtet. Als die rausgehen, steht natürlich in großen Neonlettern Club Obi-Wan an der Tür. Obi-Wan ist ebenfalls ein Jedi-Meister aus Star Wars, der über den jungen Luke Skywalker wacht. Diese ganzen kleinen Querverweise von Film zu Film werden von Cineasten Ostereier genannt. Eigentlich sind es Respektsbekundungen der Regisseure untereinander, was kein Geheimnis ist. Sie eignen sich aber natürlich auch hervorragend zur Untermauerung diverser Fantheorien. Womit wir wieder bei Quentin Tarantino wären. In Reservoir Dogs geht es um einen misslungenen Überfall, an dem auch ein Verbrecher mit dem Codenamen Mr. White beteiligt war. Eigentlich heißt er Lawrence oder Larry Dimmick und ist ein weiterer Beleg für die Fantheorie, dass Tarantinos Filme zusammengehören. Denn in Pulp Fiction gibt es einen Jimmy Dimmick, gespielt von Tarantino selbst, der, laut Fans, mit Larry aus Reservoir Dogs verwandt sein soll. Dieser Jimmy wiederum ist mit einer Bonnie verheiratet, über die Larry in Reservoir Dogs redet, in einer leider herausgeschnittenen Szene. Diese Theorie ist also nur was für Eingeweihte. Ein anderer Film, über den viele Theorien existieren, ist Stanley Kubricks Shining. Es gibt sogar eine eigene Dokumentation, die sich mit den Theorien rund um den Film beschäftigt. Room 237. Die Handlung von Shining ist schnell erzählt. Eine Familie soll im Winter auf ein entlegenes Hotel aufpassen. Der Mann, gespielt von Jack Nicholson, dreht durch und versucht, Frau und Kind umzubringen. Aber natürlich geht es eigentlich um ganz andere Dinge, erzählte zumindest Kubrick-Fan und Journalist Bill Blakemore in der genannten Dokumentation. Der Film handelt vom Genozid an den Indianern. Meine Freunde fragten mich, worüber redest du da? Und ich erklärte ihnen die Sache mit dem Calumet-Backpulver. In einer Szene steht der Junge der Familie zusammen mit dem Hotelchef und seinen Eltern in einer Vorratskammer und hinter dem Chef sieht man eine Dose Calumet-Backpulver. Calumet ist ja die indianische Friedenspfeife. Dann sehen wir die Calumet-Dose direkt hinter Jack Nicholsons Kopf wieder, als er mit Grady spricht. Für mich sind sie ein Symbol für die gebrochenen Friedensverträge. Diese beiden Typen, Grady und Jack, sind nicht ehrlich zueinander. Grady will, dass Jack seine Familie ermordet, womit er in gewisser Weise Genozid begeht. Interessant sind aber auch die Szenen, in denen Kubrick von Stephen Kings Romanvorlage abweicht. Laut Fantheorien geht es da nämlich um sein eigenes Leben und etwas, was viele schon immer geahnt haben. Meine Interpretation von Shining ist, die Geschichte, die unter all dem liegt, ist aus der Vorstellung geboren, dass Kubrick mit dem Fingieren der Apollo-Mondlandung zu tun hatte. Ich sage nicht, die Landung war fingiert, aber die Bilder waren gefälscht, und zwar von Stanley Kubrick. Sie wollen Beweise? Auch die kann der ehemalige Videobibliothekar John Fell Ryan in der Dokumentation Room 237 liefern. I wasn't sure that I had actually, I wasn't sure if I was blurring the line between what I wanted to see. Ich war mir nicht sicher, ob ich es nicht nur in den Film hineininterpretierte. Dann, etwa bei Minute 58, kommt die berühmte Szene, in der der Junge mit seinen Autos spielt. Als er aufsteht, sieht man, dass er einen Pulli mit der Apollo-Rakete trägt. Dann hat er aus dem Zimmer 217 das Zimmer 237 gemacht. Weil das Zimmer 237 im Film das Studio repräsentiert, in dem er die Mondlandung gefälscht hat. Außerdem beträgt die durchschnittliche Entfernung des Mondes von der Erde 237.000 Meilen. Er hat die Nummer geändert, damit wir begreifen, dass es das Mondzimmer ist. Danny steht also auf. Er hat den Apollo 11 Pullover an. Er geht langsam den Flur entlang auf Zimmer 237 zu. Dort steckt ein Schlüssel im Schloss. Auf dem Schlüssel stehen die Wörter Room und dann NO, die Abkürzung für Numero. Also Room Number 237. Die einzigen Großbuchstaben darauf sind R-O-O-M und das N. Es fallen einem nur zwei Wörter mit diesen Buchstaben ein, Moon und Room. Auf dem Schlüsselanhänger steht also Moon Room. The tag, it says Moon Room. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Hab gehört, Sie haben Piloten gedreht. Um was ging es? Eine Serie über ein Team von weiblichen Geheimagenten namens Fox Force 5. Eine Blonde, Somerset O'Neill, sie war die Anführerin. Die japanische Füchsin war eine Kung-Fu-Meisterin. Und die Schwarze war so etwas wie eine Sprengstoffexpertin. Die Spezialität der Französin war Sex. Was war Ihre Spezialität? Messer. Die Figur, die ich spielte, hieß Raven McCoy. Sie war von Zirkusartisten großgezogen worden. In dieser Serie konnte keine Frau auf der Welt mit einem Messer schneller töten. Tarantino-Fans kommt die Handlung dieses Piloten sicherlich bekannt vor. Laut Fantheorie beschreibt hier Mia im Film Pulp Fiction ziemlich gut die Hauptfiguren aus dem Film Kill Bill, fast 10 Jahre bevor Kill Bill in die Kinos kam. Das hieße also, Mia spielt innerhalb eines Tarantino-Films in einem Tarantino-Film mit und Kill Bill ist eigentlich der Pilot zu einer Serie, die dann doch nicht gedreht wurde. Du, Spaßvogel, weißt du, warum wir hier sind? Warum sagst du meinem Freund Vince nicht, wo ihr das Zeug versteckt habt? Es ist im Schrank. Sind wir glücklich? Ja, wir sind glücklich. Natürlich wird bei Pulp Fiction auch über andere Inhalte theoretisiert. Der Grund, warum Jules und Vince gerade glücklich sind, ist, dass sie den Koffer für Marcellus Wallace zurückbekommen haben. Der Koffer hat ein Zahlenschloss mit der Kombination 666, der Teufelsnummer. Und wenn man ihn öffnet, entweicht ihm ein helles, goldenes Licht. Fans behaupten nun, das Licht sei die Seele von Wallace, die er dem Teufel verkauft hat. Das würde auch das Pflaster in Wallace' Nacken erklären. Dort nämlich soll ihm der Teufel die Seele aus dem Leib gezerrt haben. Morty! Doc! Du bist da! Ja! Willkommen zu meinem neuesten Experiment. Das ist der Hammer. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Guten Abend. Ich bin Dr. Emmett Brown, stehe hier auf dem Parkplatz von Twin Pines Mall. Es ist Samstag, der 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr morgens und wir beginnen mit dem Zeitexperiment Nummer 1. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen mit diesem Kasten. Pass auf. Okay, gut. Wenn meine Kalkulationen korrekt sind und dieses Baby fährt 140 Sachen pro Stunde, dann kannst du einen Superknöller erleben. Bleib hier, bleib hier! Was habe ich dir gesagt? 140 Kilometer pro Stunde! Doc Brown aus dem Film Zurück in die Zukunft hat Glück, dass der zur Zeitmaschine umgebaute DeLorean, der in der Szene auf die beiden zurast, wirklich kurz vor ihnen verschwindet. Aber warum muss er sich auch genau in die Fahrtlinie stellen? Für die Zukunftsreise des Autos sollte das doch egal sein. Fans sind sicher, sie können das erklären. Ihre Theorie? Der Doc wollte sterben, wenn sein Experiment in die Hose geht. Der Grund? Bis dato war er 30 Jahre lang ein erfolgloser Erfinder und wäre das ohne Zeitmaschine auch geblieben. Also, wozu weiterleben, wenn das mit der Zeitmaschine nicht klappt? Zurück in die Zukunft, in dem Marty McFly mit Hilfe von Doc Browns Zeitmaschine zwischen 1955 und 1985 hin und her reist, gehört zu Marco Frömmters Lieblingsfilm. Die guckt er sich auch gerne mal Standbild für Standbild an. Dabei entdeckt er auch immer wieder neue Randgeschichten, die die Filmemacher offenbar extra nur für aufmerksame Zuschauer platziert haben. Ein konkretes Beispiel ist, als der Marty McFly 1985 zu dem Einkaufszentrum fährt, sieht man das Schild, wo drauf steht Twin Pines Mall. Also das heißt, dass da zwei Kiefern auf diesem Schild abgebildet waren. Als der Marty McFly 1955 zu 85 kam, stand auf dem Schild nur noch Lone Pines Mall. Das heißt, eine einzelne Kiefer war da abgebildet. Wenn man den Film genau ansieht, heute steht die Shopping Mall da und der alte Peabody wollte dort Bäume pflanzen. Okay, das lassen wir mal so stehen. Als Marty McFly in der ersten Szene 1955 in die Scheune reinkracht, wurde er vom Peabody, kann man dann auch nur feststellen, wenn man dann auf den Briefkasten staut, stand Peabody drauf. Und als der Marty McFly in den DeLorean einstieg und vor dem Peabody seiner Schrotflinte geflüchtet ist, schießt der Peabody einen kleinen Baum ab. Das heißt, das sind nicht zwei Kiefern dann gewachsen, sondern nur noch eine Kiefer. Deswegen heißt die Twin Pines Mall in der neuen alternativen Zukunft Lone Pines Mall. Theorien gibt es aber auch zu sehr alten Filmen. So ist im Charlie Chaplin-Film Der Zirkus aus dem Jahre 1928 eine Frau zu erkennen, die sich ein handyartiges Gerät ans Ohr hält und scheinbar mit jemandem spricht. Eine Zeitreisende? Ein Versehen? Manipulation? Thomas Brandmüller, Autor des Buches Das YouTube-Geheimnis, hat in einem YouTube-Film seine Theorie dazu veröffentlicht. Der Stummfilm wurde im Jahre 1928 gedreht, doch bereits im Jahre 1925 gab es von der Firma Western Electric ein Hörgerät. Es war schwarz, hatte eine Länge von 17 cm, eine Breite von 9 cm und war 3,5 cm dick. Also die perfekte Größe, um wie ein Handy auszusehen. Es war zwar schon mit einem Verstärker verbundenen Ohrstöpsel ausgestattet, jedoch wurde dieser zur besseren Geräuschaufnahme zusätzlich ans Ohr gehalten. Manchmal kann es ja so einfach sein. Zumindest, wenn man der Hörgerättheorie glaubt. Aber wer weiß, vielleicht war es ja doch eine Zeitreisende. Denn Beweise für die Theorie gibt es keine. Hörst du das? Ja, das ist Sergeant Donny Donowitz. Sein Spitzname ist ja wahrscheinlich geläufiger, der Bärenjude. Ich hörte vom Bärenjude. Was denn? Der Mann schlägt deutsche Soldaten mit einem Prügel. Er zerschmettert ihnen die Birne mit einem Baseballschläger, so sieht's aus. Damit kommen wir zum letzten Querverweis bei Tarantino. Der wenig feinfühlige Sergeant Donny Donowitz aus dem Film Inglourious Basterds von 2009 soll der Vater von Lee Donowitz aus dem Film True Romance von 1993 sein, glauben die Fans. Lee aus True Romance ist ein Drogenhändler. Seine Gegenspieler heißen Clarence und Alabama. Alabama wiederum ist eine alte Bekannte von Mr. White aus dem Film Reservoir Dogs. Ach übrigens, wie geht's Alabama? Alabama? Die habe ich schon ewig, so anderthalb Jahre nicht mehr gesehen. Ich dachte, ihr beide wäret ein Team. Das waren wir auch für eine Weile. Doch dann haben wir uns getrennt. Wenn man diese Beziehungskiste zu lange durchzieht, geht sie einem irgendwann auf die Nerven. Sie ist ein tolles Weib und eine gute Diebin. Und jetzt das Beste. Jahre des Spekulierens und nerdigen Forenvollschreibens haben ein Ende, denn vor kurzem hat Tarantino viele der genannten Fantheorien bestätigt. In einem Interview Anfang 2016 sagt er, es stimmt, dass seine Filme in einem gemeinsamen Universum spielen. Das heißt, nicht ganz. Es gibt eigentlich zwei separate Universen. Es gibt das echtere als echte Universum und alle Charaktere leben in diesem Universum. Und dann gibt es noch das Filmuniversum. Also From Dusk Till Dawn, Kill Bill spielen alle in diesem Filmuniversum. Wenn also alle Charaktere aus Reservoir Dogs oder Pulp Fiction ins Kino gehen, sehen sie Kill Bill oder From Dusk Till Dawn. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.